Itinerare kann man nun aber nicht nur aus Urkunden ermitteln, sondern auch aus Angaben der Chroniken und Annalen zusammenstellen. Die mittelalterlichen Geschichtsschreiber haben ja dankenswerterweise, siehe unsere berühmte Tabelle, mit besonderem Fleiße vermerkt, an welchen Orten die Kaiser bei dieser oder jener Gelegenheit verweilten. So waren unsere Historiker in der Lage, die jeweiligen Ortsangaben der literarischen und urkundlichen Quellen miteinander vergleichen zu können. Das Ergebnis dieser Gegenüberstellung war ebenso verblüffend wie niederschmetternd. Es ergaben sich, der Leser kann es sich vorher denken, natürlich immer in den Bezirken mittelalterlicher Geschichte Widersprüche über Widersprüche. Das Peinlichste an der bösen Entdeckung war der Befund, dass sehr oft gerade die Urkunden diese unmittelbaren Niederschläge historischen Geschehens die Übeltäter waren, welche Falsches berichteten. Dass ich es nicht vergesse, es handelt sich hierbei um die zweifellos echten Urkunden. Wir beginnen die Überprüfung mittelalterlicher Itinerarangaben mit dem rätselhaften Befund, dass nicht selten Urkunden desselben Tages aus verschiedenen Orten datiert sind. Ficker erwähnt folgende Fälle. So finden sich Urkunden von 932 Juni 1 aus Reod und Erfurt, beide im Originale erhalten. 972 Juli 25 aus Pavia und Mailand. 973 Juli 7 aus Werla und Grona. 973 Juni 16 aus Allstedt und Fritzlar. 974 August 30 Erosa und Allstedt. 975 Juli 11 aus Erfurt und Memleben. 997 Juli 17 aus Eschwege und Mühlhausen. 1004 März 5 aus Wallhausen und Gebesen nördlich von Erfurt. 1008 Juli 6 aus Mainz und Frankfurt. 1010 April 28 aus Regensburg und Bamberg. 1032 Januar 18 aus Hilvartshausen und Fritzlar. 1106 November 1 aus Mühlhausen und Tennstedt. Dazu bemerkt Ficker, liegen diese Orte überwiegend nahe beieinander in der Richtung des sich anderweitig ergebenden Itinerar, so erweist das, dass hier weder regelloser Fall noch größere Zeitunterschiede bedingende Unregelmäßigkeiten wirksam waren. Trotzdem ist die Entfernung mehrfach so groß, dass sie die Möglichkeit einer Anwesenheit an ein und demselben Tage ausschließt. Nun hören wir uns seine Erklärung an. Die Annahme, dass in diesen Fällen höchstens in einer Urkunde der Ort dem Datum, in der anderen dagegen dem Skriptum, also dem Geschriebenen, entsprechen dürfte, erfährt zuweilen Bestätigung. Umgekehrt ist nicht zu leugnen, dass in Einzelfällen die Sachlage unserer Annahme nicht zu unterstützen scheint. Andererseits sind die verschiedensten sonstigen Erklärungen denkbar. Seite 276. Mit anderen Worten, unser Fachmann lässt deutlich durchblicken, dass er mit seinen Erklärungsversuchen selbst nicht so richtig zufrieden ist. Es könnte mal so gewesen sein. Nach Ficker kann sich ja der in den Urkunden genannte Ort, wie übrigens auch die Tagesangabe, auf alle nur denkbaren Stadien des Beurkundungsgeschäftes beziehen, zum Beispiel auf den königlichen Befehl zur Beurkundung, auf Anlage des Konzeptes, auf den Befehl zur Fertigung der Reinschrift, auf die Reinschrift selbst, auf die Beglaubigung, Verlesung, Besiegelung, Aushändigung der Urkunde. Für Erklärungsversuche bietet sich somit der eine oder andere Ausweg immer. Zeigt sich aber doch keiner so recht gangbar, so sind ja noch immer die verschiedensten sonstigen Erklärungen denkbar, die aber allesamt am Ende auf die bekannte Halbidiotie hinauslaufen. Meine Leser haben die Lösung lange erraten. Die Tatsache, dass nicht selten Urkunden desselben Tages aus verschiedenen Orten datiert sind, sagte im Gegenteil dem Leser gar nichts Auffälliges und Rätselhaftes mehr, denn auf solche Abarten der Verschleierungs- und Dehnungstaktik der spätmittelalterlichen Fälscher die in den vorliegenden Fällen einen bestimmten Tag des Itinerars absichtlich nicht eindeutig mit einem Orte verbinden wollten, war er von vornherein gefasst. Auch folgende Beobachtungen verraten die große Mühe der Fälschergenossen, ein möglichst naturnahes Itinerar zu erdichten. Das Nichtstimmen von Ort und Tag kann sich weiter dadurch verraten, dass sich unstatthafte Entfernungen im urkundlichen Itinerar ergeben, dass die zu kurz aufeinander folgenden Tagen genannten Orte so weit auseinander liegen, dass der Zeitabstand entweder überhaupt nicht oder doch nur bei so raschem Reisen ausreichen würde, wie es ohne ganz besondere Gründe nicht anzunehmen ist. Man wird vielleicht nicht bestreiten wollen, dass Ludwig der Deutsche 840 Dezember 10 bis 14 auf schnellen Rossen die 25 Meilen von Paderborn bis Friedberg zurücklegen konnte. Die Entfernungen sind oft noch bedenklicher. Auch in bisher nicht beanstandeten Partien des urkundlichen Itinerars werden zuweilen an Ross und Reiter Anforderungen gestellt, hinter denen die Leistungen der tüchtigsten Distanzreiter unserer Tage zurückbleiben. Dabei ergibt sich dann wohl noch überdies, dass die aus entfernterem Orte datierten Urkunden zwischen Urkunden desselben anderen Ortes oder doch nahegelegenerer Orte fällt und damit das Itinerar auch abgesehen von der Entfernung unwahrscheinlich wird. So ergibt sich aus Urkunden das Itinerar 973 Oktober 13 Dornburg, Oktober 22 Allstedt, November 22 Duisburg, November 23 Heiligenstadt, Dezember 14 Nimwegen. Auch abgesehen davon, dass man nicht an einem Tage zu Duisburg, am folgenden im Eichsfelde sein kann, lässt hier natürlich die Richtung des Itinerars keinen Zweifel, dass der Kaiser früher in Heiligenstadt als in Duisburg war. Stumpf denkt an einen Schreibfehler im Original und schlägt vor, Duisburg zu November 27 zu setzen. Aber damit ist doch lediglich der Richtung des Itinerars Genüge geschehen. Ein Ritt in 4 Tagen vom Eichsfelde nach Duisburg bliebe doch immer eine unglaubliche Leistung. Und nun kommt Fickers Erklärung. Heiligenstadt wird sich eben nicht auf den Tag des Datums, sondern auf einen früheren Zeitpunkt beziehen, und da es in einer für Freising bestimmten Urkunde schwerlich der Handlung entspricht, so wird zunächst an das Skriptum zu denken sein. In unser Bild passt auch die nachstehend in Anwendung gekommene Abart der Verschleierungstaktik ausgezeichnet hinein. Wir finden oft eine Gestaltung, bei der sich zwar keine an und für sich unzulässigen Entfernungen ergeben, wohl aber ein regelloses Hin- und Herziehen. Seite 277. Beispiele 977 April 9 Aachen, April 18 und 20 Dortmund, Mai 1 Mainz, Mai 18 Merseburg, 956 Februar 29 Lorsch, März 5 Frankfurt, März 8 Lorsch, März 10 Frankfurt, 972 Juli 25 Pavia und Mailand, Juli 30 Mailand, August 1 Pavia, August 18 Konstanz, 1024 November 14 Neuss, Dezember 19 Corvey, Januar 3 Paderborn, Januar 10 Corvey. Widersprüche zwischen dem urkundlichen Itinerar und anderweitigen Nachrichten, Annalen, Chroniken. Im Jahre 1024 ergibt das urkundliche Itinerar Oktober 2 Lüttich, Oktober 17 Nimwegen, November 14 Neuss, Dezember 19 und 21 Corvey. 1025 Januar 3 Paderborn, Januar 10 Corvey. Gegen die Zulässigkeit des Aufenthaltes zu Corvey im Dezember spricht nicht allein das rückläufige Itinerar selbst, sondern ihn lassen auch die Angaben der Gerichtsschreiber nicht zu. Dagegen erregt aus Neuss November 14 das urkundliche Itinerar selbst keinen Anstoß. Aber das Itinerar lässt sich zweifellos nicht in Übereinstimmung bringen mit den vielfach durch andere Angaben unterstützten Nachrichten der Quedlinburger Annalen. siehe Seite 279. Ein hierher gehörendes drastisches Widerspruchsbeispiel erwähnt Sickel. Zur Erörterung stehen Diplome Ottos II. Bis in den August hinein stimmen die urkundlichen Daten sehr gut dazu, dass Otto Weihnachten 978 zu Frankfurt und Ostern 979 zu Dortmund gefeiert haben soll. Aber dass dann in geringen Zwischenräumen lauter Diplome aus sächsischen Pfalzen folgen, verträgt sich nicht mit dem, was uns die Gesta Ep Karma von einem Kreuzzuge gegen die Polen berichten. Otto soll in Person an ihm teilgenommen und ihn erst, als bereits der Winter hereingebrochen war, beendet haben, um sich zur Weihnachtsfeier nach Pölde zu begeben. Mindestens Diplom 208 aus Altstädt vom 6. Dezember steht da im Wege.